fondò il professore Maron, di origine, sentite il nome francese, ugnota, è un grande specialista anche per la Chiesa Cattolica, sulla quale ha scritto una sintesi nella grande storia della Chiesa della Chiesa generale, che esce da Bernburg-Rumprecht a Göttingen. Poi sul nostro tema ha scritto un libro molto importante sulla Chiesa e la giustificazione, un fatto ancora interessante. Il suo predecessore, come titolare della cattedra di storia ecclesiastica a Kiel, l'amico Peter Meinhold, fu qui a Trento nell'anno 63 e ha parlato anche lui sui protestanti e il concilio di Trento, la loro partecipazione. La parola è al professore Maron. Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bin meinem Vorredner, Herrn Pesch, für seine Einleitung sehr dankbar, möchte sie mit unterschreiben, mich allerdings mit ihm noch besprechen darüber, ob wir für unsere Muttersprache um Vergebung bitten müssen. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich in Deutsch nicht spreche. Ich werde Ihnen, wie Sie auch aus dem verteilten Papier sehen können, keinen systematisch-hermeneutischen Vortrag halten. Und ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, weil Otto Hermann Pesch das ja großartig gemacht hat. Ich möchte Ihnen eine historische Betrachtung bieten, die den langen Weg über 450 Jahre skizziert. Den langen Weg auf evangelischer Seite, also sozusagen den Hintergrund auch dessen, was mit dem Stichwort Lehrverurteilungen jetzt schon mehrfach angesprochen ist. Das heißt auch, ich kann mich bei diesem letzten Punkt kürzer fassen. Ich gehe mitten hinein. Erstens der reformatorische Ausgangspunkt. Es ist bemerkenswert, dass man bei der Beschreibung der Forschungsgeschichte des Konzils, also bei der Betrachtung der Literatur, sowohl bei den Quellen als auch bei den Darstellungen mit dem Namen von Reformatoren beginnen muss. Genannt werden müssen die Namen von Bucer, Bucero, Melanchthon, Bullinger und Calvin. Daran ist das außerordentliche Interesse abzulesen, das auf evangelischer Seite an den Ereignissen in Trient genommen wurde. Der Name Martin Luthers muss hier zunächst fehlen, denn er starb, bevor am 8. Februar 1546 in der vierten Session mit dem Dekret über Schrift und Tradition die eigentliche Konzilsarbeit begann, die auch für die Protestanten von Bedeutung war. Doch gehört sein Name als der wichtigste in die Vorgeschichte des Konzils, denn er hatte durch seine Konzilsappellation vom November 1518 den Gedanken eines Heiligen im Heiligen Geiste rechtmäßig versammelten Konzils zur Lösung der Glaubensstreitigkeiten seiner Zeit unauslöschlich eingeprägt. Luther hoffte auf ein baldiges Konzil und war der Meinung, ein solches Konzil repräsentiere die heilige katholische Kirche und stehe in Sachen des Glaubens über dem Papst. Es ist deutlich, dass eine Erinnerung an das Konstanzer Konzil hier nachwirkt, das wohl in Deutschland in ganz anderer Erinnerung war als in Italien etwa. Herr Müller hat darauf früh hingewiesen. In dem Vierteljahrhundert bis zur schließlichen Eröffnung eines Konzils mussten freilich alle Hoffnungen auf ein freichristlich Konzil in deutschen Landen, wie es zuerst gedacht war, zutiefst enttäuscht werden. Anders als die Reformkonzile vorher wurde das kommende Konzil in Trient ein päpstliches Konzil, wie es schon das letzte im Lateran gewesen war. Das hieß auch, dass die Protestanten keine wirklich angemessene Vertretung auf diesem Konzil haben würden. Dazu kam, dass das Konzil von päpstlicher Seite immer wieder verschoben wurde, was Luther mit großer Verzweiflung erfüllte. Seine heftige Schrift wider das Papsttum zu Rom von 1545 ist ein Ausdruck dieser Verzweiflung. Doch hat sich Luther nicht nur, wie in dieser späten Schrift, polemisch zum Thema Konzil geäußert. Er hat vielmehr in seinen bekannten schmalkaldischen Artikeln von 1537 anlässlich der Konzilsausschreibung Paulus III. 1536 nach Mantua eine wichtige Vorarbeit für eine mögliche Konzilsbeteiligung der Protestanten geleistet, indem er alle Themen, die es gibt, in drei Gruppen einteilte. Erstens in die Artikel, in denen kein Zank noch Streit ist. Zweitens in solche Artikel, in denen er unverzichtbare Positionen sah. Drittens in zahlreiche Artikel, über die man verhandeln können und müssen. Schließlich hat Luther in der bedeutenden Schrift von Conciliis und Kirchen 1539 nach ausführlichen Studien der Konzilsgeschichte am Kanon der vier ersten Hauptkonzilien Nicäa, Konstantinopel, Ephesus und Chalkedon die Grundprinzipien der Konzile festgestellt, vor allem dieses, dass kein Konzilium Macht habe, neue Artikel des Glaubens zu setzen, weil es die vier Hauptkonzilien auch nicht getan haben. Das Gleiche sagt Luther in Bezug auf die guten Werke. Er greift damit ein Prinzip auf, das er bereits zwei Jahrzehnte früher aufgestellt hatte. Am Ende seines Lebens kommt Luther freilich zu der hoffnungslosen Erkenntnis, das Mittel ist zu spät angewandt und wird seinen Zweck nicht erreichen. Lateinisch, sed medium erit tardum et finis nullus. Das Konzil in Trient bewegte Luther auf seinem Sterbelager. So habe er seine Freunde mehrfach ermahnt, für das Evangelium zu beten, denn das Konzilium zu Trient und der Papst zürnen hart mit ihm. Ein echtes Lutherwort, was wir heute so auch nicht mehr unterschreiben würden. Zweitens, Luther hatte zwar die Befürchtung geteilt, dass das Konzil viele christliche Artikel verdammen würde, von den eigentlichen Ergebnissen des Tridentinums hat er aber noch nichts gewusst. Das trifft erst auf die jüngeren Reformatoren zu. An erster Stelle ist hier Philipp Melanchthon zu nennen, 1497 bis 1560. Melanchthon, der schon früh mit der Konzilsproblematik befasst war, äußert sich mehrfach zum Thema. In einer kleinen Schrift über das Nicänum greift er Luthers Standpunkt auf, dass ein Konzil keine neuen Glaubensartikel aufstellen darf. Auch keine neue Interpretation, sondern lediglich Zeuge der unverfälschten Schriftlehre zu sein hat. Deshalb sei es jetzt nötig, die Irrtümer der Trienter Synode scharf zu prüfen und zurückzuweisen. Nunc necesse es errores synodi tridentini taxari. Melanchthon, der sich nach der Niederlage der Protestanten im Schmalkaldischen Krieg im Frühjahr 1551, er war auf der Reise nach Trient, die, was dann nicht wegen des Aufstandes des sächsischen Kurfürsten abgebrochen wurde, das Konzil ja auch verschoben. Also er schreibt im Frühjahr 1551 in einem Gutachten, spricht er sich für die Beschickung des Konzils aus. Er wird auch beauftragt, einen Text zur Vorlage auf dem Konzil auszuarbeiten. Das Ergebnis ist seine Confessio Saxonica von 1551. Eine Schrift, die ihm übrigens den Vorwurf einbrachte, zu scharf zu reden. Die bisherigen Dekrete des Konzils werden zurückgewiesen, da sie teils offenkundig falsch, teils zweideutig und sophistisch seien. Ihre Reinigung von Irrtümern und Fehlern wird gefordert. Deutlich wird in dieser Schrift auch der Hauptanstoß Melanchthons und vieler seiner Zeitgenossen.